Mechanik. Eigenheiten. Ein Pendel besitzt das Vermögen dazu, einen unverkürzten Weg zu gehen und diesen aufzuzeigen. Es hat darum eine Kraft an sich, mit der es alles, was vor Ort zum gegebenen Zeitpunkt vorhanden ist, in wirksamer Weise rezipieren, aber auch rezeptieren kann.